Uma muito boa tarde. Vocês estão hoje aqui com a Rádio Mamaterra, diretamente de Hamburgo para o mundo. Hoje nós vamos repetir o programa da semana passada, que estamos todos na Trinitat Kirche, lá no Fish Market, em cima do Fish Market, com a exposição Horizontes Sem Fundo. Um trabalho muito bonito dos meus amigos Januário Garcia, Bruno Rosalves. E mais também o nosso querido Carluxo Primo, e vindo diretamente do Brasil, mandando um quadro, o Bernardo de Castro. E também o nosso querido amigo Marcílio Barroco está chegando com as suas máscaras, e minha mãe lá do Brasil mandou também bibelôs e brinquedos e coisas para as crianças. Na nossa apresentação de hoje, na Trindade Kirche, a partir das 19 horas, vocês podem estar presentes. Seria muito bom, porque são quadros muito bonitos, fotografias muito bonitas também, e também coisas, a escultura do meu querido Bruno Rosalves. Então, até lá. E curtam o programa da semana passada, feita com os jovens do IUX, lá do Grosso Neumarkt. Schönen guten Tag. Wir sind heute mit einer Wiederholung von letzter Woche, weil wir haben eine Ausstellung heute um 19 Uhr bei St. Trinitate Hauptkirche Altona am Fischmarkt, direkt da am Königstraße. Ab 19 Uhr eine Ausstellung zum Gunste der Indiana Kiowa in Brasilia mit der Partizipation auch von Robbie Wood. Und es wird die Bild, Skulpturen und Fotografie. Und auch Masken aus Brasilien von Marcílio Barroco. Okay, viel Vergnügen. Nachts um halb eins, ob du ein Mädel hast oder hast keinen. Herzlich willkommen bei unserer neuen Ausgabe vom Radio Mama Terra. Und was für eine Berufe, was für eine Begrüßung. Eine wunderschöne Begrüßung von der Sirene Uschi Wittig mit ihrer Gruppe Hafennacht e.V. Ja, und wer Uschi und ihre Kompanie Erk Braren an der Gitarre und Heiko Quistorf Akkordeon gerne hören möchte, der ist herzlich eingeladen, am Freitag, den 2. Juni, in die Barena in der Paul-Dessau-Straße Hamburg-Bahrenfeld zu kommen. Ja, Romau, wie fandst du denn die Musik? É isso aí, Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, um programa em português e alemão. Eu sei que vocês estão surpresos, estão bastante surpresos, porque estamos começando o programa no período da Copa, um programa novo. Está chovendo a beça aqui em Hamburgo e vocês acabaram de escutar o Chivitve com a sua música dos marinheiros aqui de Hamburgo. Realmente vocês vão ter um clima aqui porque a Alemanha está toda de verde e amarela. É incrível. Todo mundo virou brasileiro nessa Copa. Ou seja, de qualquer jeito a gente vai ganhar. O que eu estou falando, não importa que seleção que ganhe, vai ser uma seleção jogando com estilo brasileiro. E para aproveitar isso, eu vou dar um número de telefone só em português para vocês, que é o 413-465-96. Vou repetir, 413-465-96. Esse é o telefone ao vivo aqui do nosso programa, porque hoje vamos sortear duas entradas da Saideira Clube, o pessoal do meu amigo Sérgio, que vai ter amanhã a primeira festa da Copa do Mundo aqui em Hamburgo. Então se liguem no telefone 413-465-96. 413-465-96. Quem acertar a pergunta, quem acertar a resposta, desculpe, de quem foi o melhor jogador da Copa de 1962 no Chile, vai ganhar duas entradas para o show amanhã. E mais uma coisa, para o pessoal ficar ligado, no nosso programa a gente sempre informa coisas diferentes. E uma coisa bastante diferente é que ontem acabou de ser inaugurada aqui em Hamburgo a cadeia para hooligan. A cadeia para o pessoal que sai dando pancada. Só que a cadeia da cidade foi inaugurada de uma forma muito estranha, porque os estudantes ontem estavam protestando aqui na cidade contra o aumento ou contra o pagamento de escola. Ou seja, agora a universidade está sendo paga aqui em Hamburgo e o pessoal estava fazendo protesto. E como teve uma bagunça também, eles foram presos e foram levados para um campo especialmente feito para prender a rapaziada que aprontar durante a Copa aqui em Hamburgo. Então os estudantes ontem foram aprender como vão ser tratados os hooligans da cidade. Alguns inclusive levaram pancada, o que o pessoal da Mama Terra não aceita, porque a nossa linha é o seguinte: vamos relaxar, porque assim todos vamos ganhar. Das war ja eine wunderbare Begrüßung von Romau in portugiesischer Sprache. Er hat sehr, sehr, sehr, sehr viel Informationen gegeben. Unter anderem auch, dass gestern bei einer Demonstration von Studenten gegen die Studiengebührerhöhung gab es eine Rangelei zwischen der Polizei und viele Studenten wurden in den Knast, die eigentlich für die WM vorbereitet war, für die Hooligans in der Stresemannstraße. Sie durften schon mal warm sitzen. Ich meine, ich lache ein bisschen, aber das ist eine Komik an und für sich. Ich denke, es ist richtig zu demonstrieren, auf die Straße zu gehen, gegen die Studiengebühren zu reklamieren. Ja, wir machen weiter mit unserer Sendung. Außerdem gebe ich noch mal die Telefonnummer durch von dem Studio hier. Das ist 413-465-96. Denn Romau hat hier, oder wir von Radio Mama Terra, haben zwei Eintrittskarten für den Saideira Club zu vergeben. Allerdings ist es Voraussetzung, dass man da Portugiesisch spricht. Und da hört ihr mal einfach nochmal zu, was Romão... Nee, sie brauchen nicht Portugiesisch sprechen. Nein, ne? Aber man muss Portugiesisch man muss verstehen, wissen, man worum muss, es geht, ne? Man muss wissen, wer war der beste Fußballspieler von 1962 in der Weltmeisterschaft in Chile? Wer war der beste Fußballspieler in 1962? Wer das beantwortet, bekommt seinen Eintritt für Saideira Club morgen um 22 Uhr am Reeperbahn, glaube ich. Ja, das ist am Hamburger Berg. Ist Hamburger Crazy Berg. Club ist der Saideira Club. Okay. Und wir haben eine Überraschung und wir fangen mit einer Musik für diese Überraschung. Die ganz große Überraschung heute in unserem Studio, das sind nämlich eine nasse Katze und zwei nasse Kater. Das sind nämlich Orkan, Christoph und Neslihan. Sie sind hier ganz tapfer hergekommen. Sie gehören zum JUX, zum Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum am Großneumarkt. Und sie haben mit uns wieder einmal eine Radiosendung vorbereitet und lernen mit uns ganz eifrig und tapfer mit viel großem Interesse eine Sendung zu gestalten. Herzlich willkommen, Neslihan. Und Orkan. Und Orkan wird gleich unseren nächsten Titel ansagen. Fang an! Ja, hallo, ich bin Orkan vom JUX. Wir freuen uns, für euch Radio zu machen. Unser Thema heute ist die FIFA-WM 2006. Ja, wir fangen jetzt mal an. Und als erstes fangen wir mit einem Musiktitel an von Three Lions von Herms House Band. Materra, um programa em português e alemão, diretamente de Hamburgo para o mundo. E hoje, como convidado, uma garotada turca-alemã presente aqui fazendo a sua festa da Copa. Materra, eine Sendung auf Deutsch und portugiesischer Sprache. Ja, jetzt kommt Nestli Han ran, und zwar mit dem Thema die WM zu Gast im Jux. Hallo, hier ist Nestli Han. Ich bin Mitglied vom Jux. Okay, und jetzt sage ich das WM-Aktion im Jux. Vom 12. Juni bis 21. Juni haben wir jeden Tag Kicker, also... Ihr habt verschiedene Gäste bei euch auch. Ja. Nicht nur ganz Hamburg hat viele Gäste hier zu Gast, sondern ihr werdet im Jux auch verschiedene Gäste haben. Und welche Gäste sind das denn? Was läuft denn da als Programm bei euch im Jux. Es wird ein Spiel auf Großbildleinwand angezeigt. Wow, wunderbar. Was noch? Und Kicker, es gibt auch Kicker-Weltmeisterschaft im Jux. Und am 19. Juni, am Montag, gibt es einen Dia-Vortrag über Ecuador statt. Wow. Herr Luke kommt extra aus Schweden, angereist nach Hamburg, um es zu vorführen, den Dia-Vortrag. Wow, das ist ja richtig toll. Sag mal, und wer kann denn da alles dabei sein an der Kicker-Fußball-Weltmeisterschaft? Jugendliche oder Kinder von 7 bis 17 Jahre. Wow, das ist ja wunderbar. Und was gibt es auch im Pokal? Was gibt es als Dankeschön? Ist da irgendwie eine Ausschreibung? Es gibt auch Preise zu gewinnen. Wow, was Rundes? Ja. Was Rundes? Mhm. Was Rundes? Ballartiges? Ja. Ja, echt super. So T-Shirt und T-Shirts gibt es auch, was Rundes, Weiches, Kuscheliges. Das ist ja hervorragend. Du weißt, was mir dazu einfällt, zu diesem Dia-Vortrag über Ecuador. Ich habe gerade eben in der Bahn gelesen, dass Ecuador hat sich die Fußballmannschaft, die jetzt zu Gast ist in Bayern, die hat sich komplett erkältet. Ja, dadurch, sie haben Schnupfen gekriegt. Ach, das habt ihr auch in der Bahn gelesen, ne? Wunderbar, also das, Mann, hoffentlich halten die durch, hoffentlich sind dann wieder richtig gesund, ne? Ja, was gibt's noch bei euch? Es gibt auch zu Ecuador einen Quiz. Wow. Und wer Lust hat, kann so im Jux kommen und mal schauen. Das finde ich gut. Sag mal, wo muss man denn da hinkommen? Also das ist so in Peterstraße 45. Mhm. Das ist so ein Großneumarkt. Die Eltern können auch mal so kommen, mal schauen, die Kinder und Jugendliche. Und das ist wunderbar. Das ist sehr gemütlich bei euch. Ab und zu sind wir ja mal bei euch. Und es ist sehr kuschelig, sehr gemütlich. Und Christoph, der Leiter, ist auch sehr toll, ne? Ja. Der macht ganz schöne Aktionen, ne? Mit euch zusammen. Ja, dann, Orkan, was gibt's als nächste Musik? Als nächstes hören wir Karneval 2002 von Dario G. Und du hast auch eine Frage zu stellen zu die Leute, ne? Wer war der beste Spieler bei der WM 1962 in Chile? Genau, die Telefonnummer ist 413-465-96. Wer antwortet, bekommt 2 Tickets. Wir haben die Frage schon in Portugiesisch gestellt, wir haben sie jetzt schon in Deutsch gestellt. Und wie wäre das mit in türkischer Sprache? Ihr könnt es euch ja überlegen. Die Quizfrage in 3 Sprachen. Warum nicht? Kim en iyi oyuncuydu bu WM oyuncu da 1962'de Şile'de. Telefonnumaralarımız 413-465-946. Und was gibt's zu gewinnen? 2 Eintrittskarten. 2 tane bilet zum für den Saideira Club. Saideira Club için. Das ist eine portugiesisch-brasilianische eine Diskothek hier in Portugiesisch Hamburg. Ve brasilianisch bir Diskothek. Oraya 2 tane bilet kazanıyorsunuz. Vocês estão vendo aí, rapaziada, realmente a Copa do Mundo vai ser em tudo quanto é língua. Se preparem para falar turco, chinês, persa e tudo mais aqui durante a Copa. E vamos escutar a música que a garotada trouxe pra gente. Weiter geht's mit unserer Sendung Radio Mama Terra, eine Sendung auf Deutsch und portugiesischer Sprache. Romau, es wird spannend hier in Hamburg mit den ganzen Aktionen, die jetzt so langsam in Bewegung kommen, ins Rollen kommen. Überall gibt es Plakate. Ich kann mich schon gar nicht mehr entscheiden, wo ich überhaupt eigentlich hingehen will. Es gibt so viele Angebote. Heute zum Beispiel fängt Get the Kick an, das WM-Turnier für junge Menschen hier in Hamburg im Hammerpark. Das ist schon mal das Erste. Es gibt so viel. Morgen geht's los mit der Kunstalthonale. Da habe ich gar keine Chance gesehen, dass ich irgendwie etwas ganz speziell hier raussuche, weil alles irgendwie interessant ist. Ein Teil möchte ich rauspicken, der hat mir allerdings sehr, sehr gefallen. Am 6. Juni gibt es nämlich im Lesecafé Kolibri in der Hamburger Hochstraße eine Lesung über das Buch Pelé und ich. Das ist, denke ich mal, eine sehr, sehr interessante Sache. Romau, was meinst du? Pelé und ich als Kinderbuch. Ich glaube, das könnte sehr, sehr spannend, interessant sein. Wir können ja mal hingehen am 6. Juni, 16 Uhr im Lesecafé Kolibri. Ja, das finde ich gut. Wir sind unsere Nachbarn. Und Pelé hat die gleiche Stimme wie ich. Viele Leute sagen, dass wir reden mit der gleichen Stimmsprache. Trotzdem spielen wir nicht so gut wie ihm. Sag mal, da eine ganz interessante Frage. Wie ist Pelé eigentlich ein großer Mensch oder ein kleiner Mensch? Pelé ist so groß wie ich. Ist so, tatsächlich? Tatsächlich. Wow, ich habe immer gedacht, dass der wirklich so ein Riese ist. Aber er ist ein Gigante da im Spielfeld, ja. Aber ist so groß wie ich. Oh, interessant. Eigentlich 1,70 Meter ungefähr so. Eine kleine Geschichte so hinter der Fußballkulisse, sowas interessiert doch eigentlich immer. Und das wollen wir nämlich auch bei uns in der Quilombo Brasil während der Fußballweltmeisterschaft gerne anbieten. Wir wollen bieten an, jeden Tag ist bei uns geöffnet. Ihr könnt gerne vorbeikommen. Unser Motto lautet 2006, alle werden gewinnen, ihr könnt euch alle entspannen. Ihr könnt kommen ab mittags ungefähr auf einen kleinen Kaffee, auf einen Yogi-Tee, auf einen erfrischenden Mate-Tee, auf ganz viele kleine Leckereien. Ihr könnt gerne gucken, was bei uns so im Geschäft los ist, was es in brasilianischen Produkten bei uns geboten wird. Ihr könnt auch in unserer Bibliothek reingucken, ein bisschen stöbern, was es dort für wunderbare portugiesischsprachige und deutschsprachige Bücher gibt. Es wird auch kleine Veranstaltungen geben. Wir werden auch gemeinsam mal ein Fußballspiel gucken. Ja, allerdings nicht auf einer Großbildleinwand so oder auf einer großen Leinwand. Da gibt es andere Plätze wie... Nós vamos fazer uma Copa bem tranquila no domingo que vem, na Sopa da Cultura, né? Nós temos a Sopa da Cultura, já que a gente não tem muito dinheiro, não temos Copa, a gente faz a Sopa da Cultura. Vamos ter a nossa amiga Piari, ela vai contar a história de Monteiro Lobato para as crianças a partir das 14 horas. Depois vai cantar um pouquinho de música de rock. A Piari está maravilhosa, ela preparou assim, histórias incríveis para no próximo domingo a gente poder... com a criançada, ficar numa Copa tranquila. Ou seja, a gente está... Eu sei que está todo mundo preocupado com segurança. Os jornais aqui já estão falando de 100 milhões de turistas. Estão malucos, estão parecendo até que vai vir o Brasil inteiro para cá. Mas eu acho que vai ter pelo menos assim, 1 milhão de turistas aqui em Hamburgo, uns 2 ou 3 milhões em Berlim. Vai ter muita gente. Então vocês podem sempre nos procurar na www.mamaterra.de, que a gente vai informar o que está se passando na cidade, né? So werden wir das machen. Wir sind bereit für die Fußball-Weltmeisterschaft. Wir werden auch im Service Center, im Servicepunkt Altona, werden wir einen portugiesischsprachigen Informationsstand haben. Das wird auch angeboten während der Fußball-Weltmeisterschaft. Und wir haben auch in der St. Trinitatiskirche eine Ausstellung vorbereitet, eine Ausstellung brasilianischer Künstler. Am 8. ist die Vernissage, um 19 Uhr fängt es an. Ihr könnt nochmal auf unsere Seiten gucken, um euch zu informieren. Exato. E para rapaziada ficar um pouco com a sensação de Alemanha, vamos colocar de novo a Auschwitz, porque eu falei o nome dela antes errado, falei Auschwitz. Ela não é Witwe, ela ainda não está viúva, é Auschwitz. Não, Romau, é Auschwitz. Wichtig. Ganjo. Que amanhã vai und estar. Und ein kleines Stück noch von Uschi, von mit der Resine. Oh, que voz gostosa. Olha só, vocês vão ter uma sensação incrível aqui na Alemanha. Da hat der Steuermann, schaut eine Karte an, er summt ganz leid, ganz dein, wo der Leuchtturm steht. Pois é, minha gente, amanhã, sexta-feira, 2 de junho, às 20 horas, lá no Barena, no Cultura Centro, na Pau de Sou, número 1, lá em Hamburgo, Barenfeld. Vocês podem escutar essa voz gostosa da Uschi. Da Uschi Wittig. Wittig. Olha só. Isso é a Alemanha durante a Copa. É a nossa Copa Tranquila. Quilombo Brasil, Rádio Mamaterra, 96.0. E seguimos com a nossa programação normal, com a garotada do Yux. Musiktitel von der Nationalmannschaft 1974, Fußball ist unser Leben. Futebol, futebol é a nossa vida, é a música que vocês estão escutando. E o nosso número é 413-465-96. Quem responder quem foi o melhor jogador de 1962 lá no Chile, ganha duas entradas para o Saideira Clube. Eu euch etwas über Fußballfan Justin. Justin ist 11 Jahre alt und seine Lieblingsmannschaft ist St. Pauli und Bayern. Er findet, dass am besten ist, wenn sie gegeneinander spielen. So wie vor kurzem im Pokalhalbfinale. Da war er aber für St. Pauli. Leider hat aber Bayern das Spiel gewonnen. Sein Lieblingsspieler ist Ballack. Er spielt sehr gut. Bei Deutschland spielt er auch mit. Und er ist auch bei der WM dabei und spielt für Deutschland. Er hofft, dass Deutschland ins Finale kommt und dass Ballack dann ein Tor schießt und Deutschland Weltmeister wird. Dass Ballack zu Chelsea wechselt, findet er aber blöd. Aber weil er immer noch für Deutschland spielt, bleibt er Fan von ihm. Bei St. Pauli findet er Felix Lutz sehr gut. Aber leider geht er ja auch weg von Hamburg. Das findet er auch blöd. Er meint immer, die besten Spieler seiner Lieblingsmannschaft gehen zu anderen Vereinen. Aber zum Glück können sie ja nicht zu anderen Nationalmannschaften wechseln. Darum freut er sich auf die WM. Denn egal bei welchem Verein sie spielen, für Deutschland sind sie alle in einer Mannschaft. Also, während der WM laufen hier in Hamburg bei den Spielen viele Menschen rum und tragen komische Sachen, wie zum Beispiel selbstgemachte Hüte oder sie tragen eine Hose, wo sie die Deutschlandflagge raufnähen. Mhm. Sie malen ihre Gesichter an und schreien überall auf der Straße, Deutschland, Deutschland, Deutschland muss gewinnen. Mhm. Manche Menschen trinken Bier und Alkohol und danach kommt es meist zu Schlägereien und Stechereien und das ist ganz schön gefährlich. Und deswegen haben ganz viele Leute hier in Hamburg Angst. Hier in Hamburg sind Blue Goals aufgestellt worden, extra für die WM-Spiele in Hamburg. Und was findest du an der WM gut? Ich finde es ganz schön interessant, die WM-Spiele im Fernsehen zu sehen. Mhm. Und ich freue mich, dass ein paar Spiele hier in Hamburg stattfinden. Und ganz viele Menschen sind dann glücklich. Was findest du schlecht an der WM? Dass während der WM hier in Hamburg viele Leute übertreiben und Streit anfangen, nachdem sie Alkohol getrunken haben. Und dass sie gleich zu Stechereien führen. Was macht dir denn Angst? Mir macht Angst, dass vielleicht Deutschland nicht gewinnt. Und viele Menschen sind für Deutschland. Und wenn sie dann verlieren, sind die Fans enttäuscht. Mm. Und es könnte dann zu Ausschreitungen kommen. Und was meinst du, wer wird gewinnen? Meine Favoriten sind Deutschland oder Brasilien. Kommt der nächste Musiktitel? Schießt den Ball ins Tor von Max Rabe. Der Fußball bewegt sich, denn die Erde dreht sich um das weiße Liederei herum. Fußball vergeht nicht, denn die Erde dreht sich. Ohne Fußball wäre das Leben halb so schön. Schießt den Ball ins Tor. Dicht unter die Latte und hau die Kirsche rein. Schieß den Ball ins Tor, lass dir voll die Vor, zieh den Kopf, Ball am Torwart vorbei. Schieß den Ball ins Tor, lass dir voll die Vor, schieß den Fußball, den Fußball ins Tor. Schieß den Fußball, den Fußball ins Tor. Radio Mama Terra auf Tide 96.0. Ich wollte an euch noch erinnern, dass Informationen im Internet haben, www.jux.de. Sie können uns aber auch telefonisch erreichen, 35715952. Das Jugendkulturzentrum befindet sich in Peterstraße 45. Und wie sagt man das auf Türkisch? Was? Auf Türkisch. Das Radio, wir sind hier. Daha çok öğrenmek istiyorsanız www.yux.de girin, orada gösterirler. Wunderbar. Numara aramak istiyorsanız numara 35715952. Und die WM zu Gast im Jux wollten wir noch euch wünschen, dass ihr wieder gesund wird. Die Ecuador natürlich. Und viel Spaß noch und ich wünsche euch Glück beim Torschießen. Wow, auch wenn die Türkei gar nicht dabei ist. Nein. Das ist ganz uninteressant. Ja. Alle dürfen jetzt jeden grüßen. Ja, alle sind hier, Neslihan und Orkan. Dann mal los. Also ich grüße meine Familie und die im Jux, die uns zuhören. Die Kinder und Jugendlichen natürlich, die wir jetzt gleich dahin gehen und was zu essen. Ah, die uns was gebackt haben. Ah, das war's dann auch. Ja, ich grüße meine Mutter und ich grüße natürlich auch Jux, die uns gerade zuhören und die für uns Pizza gemacht haben. Wir freuen uns schon. Ja. Und ich grüße dich auch, Nadine. So, jetzt kommt der Christoph noch. Hallo, ich habe natürlich mal wieder nicht viel Sprechzeug gehabt, aber das ist auch das Ziel der Sendung, dass die Kinder und Jugendlichen das machen. Ich wünsche allen natürlich auch ganz viel Spaß bei der WM, vor allem kommt mal rein ins Jux. Wir schauen jeden Tag, wie gesagt, Filme sage ich auch schon, wir schauen jeden Tag Spiele, machen verschiedene Aktionen und ich freue mich auf eine tolle WM, vor allem eine friedliche und eine gewaltlose. Und ich möchte natürlich meine liebe Frau Nadine grüßen, alle Kinder und Jugendliche, wo jetzt gerade im Jux sind, die wo für uns Pizza kochen, bis nachher. Und jetzt sagt Okan noch zwei Sätze und dann sagen wir Tschüss. Okay, macht's gut, alles Gute. Liebe Zuhörer, zum Abschluss hören wir noch Sportfreunde Stiller mit 54, 74, 90, 2006. Und mit der Hoffnung, dass das, was die singen, auch wahr wird. Viel Spaß bei der WM und mit dem Lied. Ihr Moderator Okan vom Jux auf Tide 96.0, Radio Mama Terra. Tschüss. Eins und zwei und drei und vier und fünf, 74, 90, 2006, ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Wir haben nicht die höchste Spielkultur, sind nicht gerade filigran. Doch wir haben Träume und Visionen und in der Hinterhand einen Masterplan. Für unseren langen Weg aus der Krise und aus der Depression lautet die Devise, nicht wie rauf auf den Fußballton. Eins und zwei und drei und vier und fünf, 74, 90, 2006, ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. 2006. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. 54, 74, 90, 2006. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister. Was auch immer das Ergebnis dieser Fußballweltmeisterschaft sein wird. Aber ich hoffe, es wird genug. Wir werden alle genug Spaß haben und Freude haben, zu schauen und zu feiern, wenn es was zu feiern gibt. Na, Romau? Sem sentir o clima, né, rapaziada? Meu Deus do céu, realmente tá arrebentando a boca do balão tudo que tem a ver com Copa do Mundo aqui na Alemanha, tá? Olha, se preparem aí, todo mundo aí do Rio de Janeiro, todo mundo aí do Amazonas, do Rio Grande do Sul, da Paraíba, até o Zé lá do Piauí, meu amigo Zeca Fonseca, se preparem, venham com roupa de couro, aquelas calças da Baviera, que é uma maravilha, e que realmente está todo mundo preparado aqui para a maior festa. Não se assustem, não, que a rapaziada nazista já estão preparando até cadeia para eles. Então, venham se divertir, venham em massa, porque vai estar bom o que vai acontecer por aqui. E essa Copa, inclusive, eu dedico ao meu amigo Sami Mafiri, que faz um trabalho incrível com a garotada, é um afro-alemão que pegou cadeia, que já foi polícia, que já foi bandido e que agora trabalha com a garotada e ganhou um prêmio especial pelo seu filme da história da sua vida ontem lá em Rostock. Ortron? Ja, das, was Orkan und was Nesli Hahn selber schon gesagt haben in ihrer Sendung, oder in ihrem Teil der Sendung, dass es auch, dass man auch vielleicht eventuell Angst haben muss, auf der Straße zu sein, wegen Aggressivität, wegen Alkohol oder wegen auch Hooligans, die hier in Hamburg rumlaufen. Ich denke, für Kinder und Jugendliche wird das nicht, kann es unter Umständen nicht so eine ganz einfache Situation sein, sich vielleicht sicher und wohl zu fühlen. Und ich denke, bleibt zusammen, bleibt in der Gruppe, bleibt mit euren Kumpels zusammen, bleibt in Kontakt untereinander. Oder geht einfach ins Jux und fühlt euch da wohl, sicher und spielt Kicker, guckt auf der Großleinwand die Fußballspiele und lasst euch abholen, lasst euch begleiten von euren Eltern. Die haben bestimmt auch richtig Spaß, mal dabei zu sein und mit euch gemeinsam die Sache zu machen. Ja, ich glaube, das ist so. Keine Angst und alle bleiben zusammen. Das ist das Wichtige. Ja. Alle zusammen mit seiner Nachbarschaft. Und wir werden alle zusammen gewinnen, weil eigentlich wir würden gerne Spaß haben, wir würden gerne zusammen miteinander sein. Ne? Ich denke, das ist genau der Sinn der Sache, dass wir alle zusammen Spaß haben wollen. Und wenn in den Zeitungen dieses oder jenes steht, dann denke ich, sollte man das auch ein bisschen relativ angucken und sich genau überlegen, inwieweit können wir uns gegenseitig unterstützen und schützen oder eben halt gemeinsam was zu machen. Und ich denke, das ist der beste Schutz. Genau. Und ich mache eine Musik aus Brasília de Zé Lustig, de Sérgio, né? De Sérgio, de DJ Sérgio, hat uns geschickt, heißt Bebe Água, Galinha. Trinque Wasser. Hähnchen? Hähnchen, né? Ist eine sehr, sehr lustige Musik. Und auf die Kinder de von Sérgio, für seine Tochter, né? Machen wir diese Musik, damit wir haben ein bisschen Spaß zusammen. Heute in dieser Sendung, die nicht nur Portugiesisch und deutsche Sprache war, aber die war auch türkische Sprache. Wie sagt man Ciao Ciao auf Türkisch? Güle güle. Güle güle. Guck. Ah. Ja, kann lernen Türkisch heute bei unserer Sendung. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Ja, das ist hier wirklich und unsere... Und weißt du, wie man sagt Ciao Ciao auf Portugiesisch? Ciao Ciao. Ciao Ciao, ja. Ja. Ja, das ist Radio Mama Terra, eine Sendung auf Deutsch und portugiesischer Sprache mit dem Titel oder immer mit dem Gedanken, unsere Ecke ist unsere Welt. Und dazu gehören viele Sprachen, viele Nationalitäten, viele Hautfarben und viele Ideen und viele Wünsche. Lassen wir das Hähnchen Wasser trinken. Atenção, atenção, meu primeiro compasso, meus grandes sucessos, bebe água, galinha. Bebe água, galinha, bebe água, galinha, riba o bico pra cima que vocês todos são minha. Bebe água, galinha, riba o bico pra cima que vocês todos são minha. Vou botar vocês tudo no poleiro pra brincar a noite inteira neste carnaval. Os broques da moçada vem chegando, a gente vai se animando, a gente vai se encontrar. Broca da batucada vem passando, a gente vai se animando, a gente vai se encontrar. Bebe a galinha, riba o bico pra cima que vocês todos são minha. Bebe a galinha, riba o bico pra cima que vocês todos são minha. Bebe a galinha, riba o bico pra cima que vocês todos são minha. Bebe a galinha, riba o bico pra cima que vocês todos são minha. Vou botar vocês tudo no poleiro pra brincar a noite inteira neste carnaval. Os broques da moçada vem chegando, a gente vai se animando, a gente vai se encontrar. Broca da batucada vem passando, a gente vai se animando, a gente vai se encontrar. Bebe a galinha, riba o bico pra cima que vocês todos são minha. Bebe a galinha, riba o bico pra cima que vocês todos são minha. Bebe a galinha, riba o bico pra cima que vocês todos são minha. Bebe a galinha, riba o bico pra cima que vocês todos são minha. Vou botar vocês tudo no poleiro pra brincar a noite inteira neste carnaval. Os broques da moçada vem chegando, a gente vai se animando, a gente vai se encontrar. Broca da batucada vem passando, a gente vai se animando, a gente vai se encontrar. Bebe a galinha, riba o bico pra cima que vocês todos são minha. Bebe a galinha, riba o bico pra cima que vocês todos são minha. É isso aí, bebe água, galinha, com nosso amigo Sérgio Mandor, que vai ter realmente na discoteca amanhã, que vai ser legal. As pessoas já ganharam o prêmio, beleza, estamos aí. E vamos seguindo com o nosso programa, porque estamos já no final. E agradecemos a presença dessa juventude turca alemã, do Yux, que faz um trabalho incrível aqui na cidade para a juventude. E realmente, vamos ter uma Copa tranquila, minha gente. Vamos ficar juntos, vamos andar juntos, vamos evitar que os provocadores nazistas atrapalhem nossa vida, porque o clima de verde e amarelo que está tomando conta aqui da cidade, que está tomando conta da Alemanha, no sentido de que todo mundo está afim de ter uma Copa tranquila, divertida e boa, em que todos ganhem pelo fato de estar junto e festejar. Uma boa tarde para todos e comemorem a Copa. Ich verabschiede mich auch heute von unserer Ausgabe Radio Mama Terra, eine Sendung auf portugiesischer Sprache. Wir sehen uns, beziehungsweise wir hören uns in einer Woche um die gleiche Zeit. Und vielleicht sehen wir uns dann danach gleich nächste Woche in der St. Trinitatiskirche am Fischmarkt zur Ausstellungseröffnung der Ausstellung Horizonte ohne Tiefe. Vier brasilianische Künstler stellen ihre Werke aus. In fotografischer Form, in Malerei und in Skulpturform. É isso aí. Na próxima quinta-feira, na Igreja Trinidade, vamos lá inaugurar a nossa exposição.